Weißest du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße locket? Weißest du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße locket? Zur Buße locket. Aber nach deinen verstockten und unbußfertigen Herzen häufest dir selbst den Zorn auf den Tag des Zorns. O aber mit deinen verstockten und unbußfertigen Herzen häufest dir selbst den Zorn auf den Tag des Zorns. Und der Offenbarung des gerechten Gerichts und der Offenbarung des gerechten Gerichts. Oh.